Aber bitte schön. Ja, okay. Guten Abend. Sehr guten Abend. Mein Name ist Uslu Oğulları. Ich bin hier diensthabender Arzt und ich möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Hauptsache, ich kriege Hilfe. Sehr gut. Ja. Denn zuerst möchte ich persönliche Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Rudolf Pohl. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Rudolf schreibt man R-U-D-O-L und dann P-H. Ja. Und der Familienname ist Pohl, da geht es mit dem P weiter, O-H-L. Paul. Pohl, genau. Herr Paul, wie alt sind Sie? Oh, jetzt muss ich gerade rechnen. Ich bin 1965 geboren. Wie alt bin ich denn dann jetzt? 52. 52, Entschuldigung. 52 Jahre alt, gut. Und wann sind Sie genau geboren? Am 16.05.65. 65. Okay. Hier. Hey, stimmt das überhaupt? Ich rede Quatsch. Nein, Warte mal. nein. Alter, stimmt nicht. Ich habe falsch gerechnet. Ich bin völlig Etwas falsch, irre. ja. Ja. 70. Nee, das stimmt. Sag mal, bin ich denn dämlich? Also 35? 57. Also 57 bin ich. So, Ja. 57 bin ich. Ich rechne das sonst immer vorher aus. Ach, hier steht es ja auch, 56 Jahre alt. Ja, na gut, okay, alles klar. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,82 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 89 Kilo. Okay, gut. Ja, Herr Paul, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich habe seit einigen Tagen so einen ganz hässlichen Husten und da kommt auch so grünes Zeug raus und jetzt habe ich wirklich hohes Fieber. Und also nachts schwitze ich wie verrückt und ich kriege jetzt auch nicht so gut Luft und mir tut irgendwie der ganze Brustkorb weh und ich habe auch Kopfschmerzen. Ich fühle mich also total krank. Ja, Herr Paul, seit einigen Tagen husten, Sie haben gesagt. Und haben Sie Ihre Fieber gemessen? Ja, das war über 39. Über 39. Und haben Sie, können Sie beschreiben, wie ist Ihre Husten? Gibt es auch Wurzelstoff, Sputum oder? Ja, da kommt ordentlich was raus, ja. Ja. Und das Und ist so, wie ist die Farbe der das Sputum? sieht so gelbgrünlich aus, ganz eklig. Gelbgrünlich. Und können Sie Blut in der Sputum bemerken? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Nein. Gelb und grünlich. Und Sie haben Atemnot. Haben Sie immer Atemnot oder? Weil jetzt in diesen Tagen, also ich habe so das Gefühl, dass ich nicht genug Luft kriege eigentlich. Ne? Ja, im Ruhe auch Belastung oder im. Nein, also ich kann mich ja gar nicht belasten im Augenblick. Ja, da ist ja schon der Weg von 5 Metern im Haus, in der Wohnung ist ja schon zu weit. Ich komme ja kaum vorwärts. Okay, ja, verstanden. Und Fieber. Und haben Sie auch Brustschmerzen? Sie Ja. haben gesagt, erwähnt, ja. Und haben Sie auch Übelkeit, Erbrechen? Nee, das ist eigentlich nicht das Problem, nee. Nee. Und haben Sie geschwollene Beine oder haben Sie bemerkt? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Nicht. Und Fieber. Haben Sie auch Bauchschmerzen? Bauchschmerzen eigentlich. Ich meine, ich habe ohnehin immer mal so ein bisschen Blähungen, aber dass ich jetzt in diesem Zusammenhang Bauchschmerzen habe, nee, das ist mehr so hier oben in dem Brustbereich. Und Haben Sie früher ähnliche Symptome gehabt? Nein, ich kenne das gar nicht. Also, ja klar hat man mal Husten, aber so einen Husten habe ich überhaupt noch nie gehabt. Ja, mit Auswurf, ja auch. Und Fieber seit einigen Tagen. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, das habe ich nicht. Und Sie haben erwähnt, schwitzen Sie? Ich habe verstanden. Ja, Schwitzen. in der Nacht schwitze ich so. Da wache ich auf und bin klatschnass geschwitzt. Ja, haben Sie Nachschweiß dann? Ja. Ja, und wie ist Ihr Appetit? Naja, im Augenblick habe ich natürlich überhaupt keinen Appetit. Ja. Normalerweise ist das nicht mein Problem. Aber Ja, seit einigen Tagen. ja, seit es mir so schlecht geht, habe ich natürlich auch keinen Hunger, Haben Sie bemerkt, vor der bemerkt, dass Sie vor der Beschwerden ungewöhnliche Situation erlebt haben? das ist mir, also ich bin nicht irgendwie verreist oder habe nichts Sind Sie Besonderes. gereist? Sind Sie Nein, gereist? nicht. Nicht. Nicht. Nein, nein, nein. Ja. Ganz normal meine Arbeit gemacht. Arbeit, ja. Und gibt es oder ja, gibt es ähnliche Symptome Personen zu Hause, zum Beispiel? Nein, da hustet im Augenblick niemand, nein. Nee. Und haben Sie in der letzter Zeit Corona Personen Kontakt Ach so, gemacht? nein, nein, nein, ich bin ganz vorsichtig und ich bin auch geimpft. Ich meine, meine Kinder, ich hab ja große Kinder, und die leben noch in der Familie zum Teil, aber Ja. eigentlich sind wir alle sehr vorsichtig und wir sind auch alle geimpft. Okay, ich habe verstanden. Und ich habe gefragt, haben Sie vor Erkrankungen, leiden Sie chronische Ja, ich Krankheiten? hab schon einige Sachen. Also einmal habe ich chronische Rückenschmerzen und dann habe ich auch, Zum Beispiel Bluthochdruck oder. was ich habe, ist tatsächlich ein Gicht. Nicht. Ne? Und das habe ich seit 5 Jahren. Und da hatte ich jetzt vor 5 Wochen einmal sehr heftige Beschwerden mit so einem richtigen Gichtanfall in einer großen Zehe. Das sind ja wirklich starke Schmerzen. Das war sehr unangenehm. Deswegen weiß ich das noch. Aber sonst, wo ich noch aufpassen muss, Ja. bei Sonnenbestrahlung. Ich habe im Schläfenbereich so eine Stelle, die sich verändert bei Sonne. Und Und da muss ich immer gucken. sind Sie dafür Bitte. besser geworden? Sind Sie besser geworden gegen Gichtanfall? Ja, natürlich, als der Anfall vorbei war, war es ja wieder gut. Ne? Ja, und haben Sie noch andere chronische Krankheiten? Nee, wie gesagt, die Rückenschmerzen und dann eben diese Sonnenempfindlichkeit der Haut an der Schläfe. Ja, das waren eigentlich so die Sachen. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Ja, ich nehme Zyloric 300. Wie bitte? Zyloric 300. Solid 300. Solid. Wofür nehmen Sie Solid? Oh, wofür nehme Ein. ich Zyloric? Keine Ahnung, wofür das gut ist. Hat mir der Arzt verschrieben. Und dann habe ich noch so Gel, was ich im Sommer auf die Haut auftrage. Sommer, okay. Und nehmen Sie andere Medikamente ein? Nee, sonst nehme ich nichts ein. Nehmen Sie kein Medikamente gegen Gicht? Gegen Nein, nein, Gicht? nein. Also das ist normalerweise nicht so schlimm. Aber jetzt hatte ich halt einmal Probleme. Und gegen Sie bei Bedarf Medikamente ein? Gegen chronische Rückenschmerzen, Ibuprofen oder? Ja, gut, das Rückenschmerzen, dann nehme ich schon mal eine Ibu. Ja, doch, das schon. Ja, ich möchte einige Fragen. Sie haben erwähnt, Sie haben Brustschmerzen. Ja. Sind die Schmerzen andere Körperteile ausstrahlen? Ausstrahlen? Nee, die strahlen nicht aus. Nicht strahlen. Und sind die Schmerzen dauerhaft oder gehe und wieder weg? Naja, also insbesondere beim Husten tut es natürlich schrecklich weh, ja, wenn man sich so anstrengt. Und aber es ist eigentlich auch seit Tagen, dass ich so beim Atmen schon das Gefühl habe, dass mir das weh tut, und das macht man ja die ganze Zeit, ne? Und nehmen Sie dagegen Medikamente ein, Na, diese bisher habe ich jetzt noch nichts genommen, weil ich gehofft habe, der Husten geht wieder weg, ne? kein Ich habe Medikament. dann mal viel Tee getrunken und so, aber Ja. ne? Okay. Und haben Sie Allergie? Ja, ich habe tatsächlich, Ja, Sie haben erwähnt, Sonnenallergie. genau. Und dann habe ich noch eine Allergie auf Amoxicillin. Wie äußert die Allergie sich? Da kriege ich so einen Hautausschlag, so rote Pickelchen. Und haben Sie noch andere Allergie oder nicht? Nein. Rauchen Sie? Ja, ich rauche so ein halbes Päckchen am Tag. Wie lange rauchen Sie? Ja, seit ich 20 bin, rauche ich das schon, ja. 23 Jahre. Trinken Sie Nee, Alkohol? seit ich 20 bin. Ha, ich weiß, ich bin. Okay, dann Also sehr. 37 Jahre. Ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, so ein Bier mal am Abend oder mal ein Glas Wein in Gesellschaft, aber nicht viel. Nicht viel. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie schon Drogen probiert? Nein, nein, nein, Drogen habe ich noch nicht probiert. Gut. Und sind Ihre Eltern gesund oder haben Sie chronische Krankheiten, wie ich wissen sollte? Ja, also chronische Krankheit. Mein Vater hatte halt eine Staublunge, weil er im Bergbau gearbeitet hat. Ja, aber das ist ja keine chronische Erkrankung. Wie bitte, wo arbeitet er? Er hat im Bergbau gearbeitet. Bergbauge. Ja, und Staublunge. da hat eine Staublunge, ja. Und wie ist Ihre Mutter? Bei meiner Mutter, die ist eigentlich okay. Haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder. Sind Sie gesund? Ja, das eine Kind hat ein Down-Syndrom. Ja, tut mir leid. Es ist schwierig jetzt Situation. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Florist. Wie bitte nochmal? Ich bin Ein Florist. Florist. Ja, Florist, Florist, ja. ja. Ich arbeite also in einem Ja. großen Blumengeschäft und berate da die Kunden und mache da Arrangements und sowas. Ja, Herr Paul, ich hatte noch letzte Frage. Haben Sie in der letzten Zeit Apodos genommen? Das ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, ich wiege immer noch das Gleiche, ja. Vielleicht. Okay. Und ich habe gefragt, waren Sie schon im Ausland? Sie haben nicht gesagt. Nee, ich habe gesagt, ich war nicht im Ja, Ausland. Sie haben Ja, gesagt. sie hatten mich nur gefragt, ob ich was Besonderes gemacht habe. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht verreist, also ich war nirgendwo Ja. an einem gefährlichen Ort. Und Sie haben erwähnt, Sie wurden gegen Corona vollständig geimpft. Ja, Genau, Sie haben gesagt. die ganze Familie. Ja, Herr Paul. Ich habe für mich alle wichtigen Fragen gestellt und möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich glaube, ich habe Ihnen alles beschrieben, was mich jetzt quält im Augenblick. Und ich bin nur so erschöpft, dass ich wirklich froh wäre, wenn ich mich irgendwo hinlegen könnte. Ja, ich kann ja jetzt kann ich nicht bestimmte Diagnose sagen. Ich muss zuerst einige diagnostische Maßnahmen durchführen, aber wahrscheinlich haben Sie eine Lungenentzündung. Ja, aber natürlich zuerst muss ich Sie körperlich untersuchen und eine Bruströntgen durchführen und natürlich Ihre Sauerstoffsättigung Pulsoximetre kontrollieren und Laborabnahme durchführen. Danach könnte ich dazu mehr sagen. Ja. Gut. Aber natürlich, ich würde gerne Ihnen Fibersenken Tablette geben. Oh Aber ja, das wäre, zuerst glaube muss ich, ich gut, ja. Ihre Fieber messen. Danach kann ich Ihnen Fibersenken Tablette geben. Ah ja, das ist gut. Haben Sie Fragen? Gibt es Fragen aus dem Plenum? Vielleicht eine Hinweise, wenn Sie so viel Husten haben oder Atemnot haben, vielleicht könnten wir etwas Sauerstoff geben gleichzeitig, oder? Wäre für mich nett gewesen, ja. Ja, zuerst muss ich Sauerstoffsättigung prüfen. Wenn es niedrig ist, soll ich BGA Blutgasanalyse durchführen. Analyse. Danach würde ich Sauerstoff mit Nasensonde geben. Gibt es sonst noch Fragen? Offensichtlich nicht. Gut. Dann können wir jetzt gucken. Sind Sie schon so weit, oder? Ja, gut. Ja, Frau Oberassen, haben Sie Zeit? Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Ja, alles klar. Ja, danke. Herr Rudolf Paul, Herr Paul ist 57 Jahre alt, Genau, oder? ja. 57-jähriger Patienten. Er ist 1,82 Meter und groß und 89 Kilogramm schwer. Der Patient kam heute wegen seit einigen Tagen aufgetretenen Beschwerden, Husten mit Sputum zu uns. Und der Patient berichtete, dass er Dyspnoe und Fieber und Dyspnoe und Fieber habe und er habe sein Fieber gemessen und die Fieber seien immer 39, über 39 Grad. Und der Patient habe keine Medikamente dagegen eingenommen, nur Tee oder er habe nur Tee getrunken. Und er habe Thoraxschmerzen mit beim Hustenattacken. Und die Schmerzen würde nicht andere Körperteile ausstrahlen. Und, nicht eine andere Körperteile. Anderen Körperteile ausstrahlen. Und der Patient habe auch, der Patient klagte über Nachschweiß und Inappetenz wegen dieser Beschwerden. Kann man sich vorstellen, ja. Ja, und der Patient habe früher ähnliche Beschwerden nicht gehabt. Und er wurde gegen Corona vollständig geimpft. Und er wurde, das ist ja schon mal gut, ja. Ja, er habe keine Kontakt mit Corona, mit Corona-infekten Personen. Ja, die Frage nach anderen Symptomen, ja, anderen Symptomen wurde verneint. Ja, ja, die Patientin habe chronische Lymphalgie und auch erleide an Gischattacken vor 4 Wochen, Gischanfälle vor 4 Wochen und er habe gut behandelt. Gut behandelt. Er nehme regelmäßig nur Sirulit 300 Milligramm und bei Bedarf Ibuprofen gegen Schmerzen nehme er. Und der Patient habe Sonnenallergie auf Amoxicillin-Allergie und er reagiere allergisch auf Amoxicillin mit Exanthen. Er ist Raucherin, er trinke halbe Packung Zigaretten. Er raucht eine halbe Packung Zigaretten am Tag. Er trinkt sie nicht. Er rauche halbe Packung Zigaretten täglich seit 37 Jahren. Er trinke gelegentlich Alkohol. Drogenkonsum wurde verneint. Sein Vater leidet an Staublunge. Ja. Sagen Sie mal einen Fachbegriff. Fachbegriff. Staublunge. Nicht so COPD, nee. Pneumokoniose. Pneumokoniose, ja. Wegen Arbeit, Bergbauer. Ja, genau. Und seine Mutter, ja, Pneumokoniose. Seine Mutter sei gesund, er habe keine Geschwister, er sei verheiratet, er habe 3 Kinder, ein Kind leidet an Down-Syndrom und er sei Florist. Florist. Florist. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Verdacht auf COPD Exacerbation oder ja, COPD Exacerbation. Exacerbation aus. Aber, mit so hohem Fieber? Fieber. Aber natürlich, ich musste Pneumonie, akute Bronchitis und atypische Pneumonie ausschließen. Und deswegen werde ich zuerst körperlich untersuchen. Worauf achten Sie besonders bei der körperlichen Untersuchung? Ja, bei Auskultation ist bei Auskultation könnte ich Rasselgeräusch abhören. Sehr gut. Rasselgeräusch abhören und auch Palpation, beim Palpation könnte ich Frenitus oder Stimmfremitus. Stimmfremitus feststellen. Und beim Und Perkussion, Abtas, ja, Perkussion, Kante ich, ups, vermehrte Atemgeräusch, oder? Auf alle Fälle, ja. Ja. Vermehrte Atemgeräusch, oder? Gedämpfter Klopfschall, ne? Gedämpfter Klopfschall. Oder Atemnebengeräusch, nee. Ja, diese Rasselgeräusche haben Sie ja, ja schon gesagt. Ja. Mhm. Nein, ich meinte, der Klopfschall ist gedämpft. Klopfschall, ja. Abtasten. Mhm. Und natürlich muss ich BGA durchführen und mhm. Sauerstoffsättigung prüfen. Mhm. Auch Fieber messen. Ja, klar. Mhm. Aber danach werde ich Thorax-Röntgen Aufnahme im Zwei-Ebenen und Lateral durchführen. Mhm. Und dort kann ich Infiltration feststellen. Mhm. Was machen Sie denn labortechnisch? Laborabnahme muss ich durchführen. Im Blut werde ich Entzündungsparameter, CRP, BSG, auch Blutbild, Leukozytos, mhm. Blutbild und Nierenwerte, Leberwerte, Didymer, ich glaube Didymer auch, ja, Atemnot. Ah ja, stimmt, ja. Didymer und ja, was lassen Sie im Labor und noch untersuchen? Gerinnungsparameter bestimmen. Mhm. Und was lassen Sie im Labor noch untersuchen? Auch Prokaryotin oder Interleukinflash. Nee, ich meinte jetzt nicht im Blut unbedingt. Ja, ich habe. Sondern im Labor, was untersuchen Sie noch? Im Labor, sagst du, ich habe gesagt. Der Patient hat gehustet. Ja, ich muss natürlich Sputumkultur. Sehr gut. Sputumkultur durchführen. Genau. Ja. Und auch gegebenenfalls werde ich Thoraskomputertomographie. Ja, okay. Computertomographie. Alles klar. Gut. Ich habe dafür an COPD-Exacerbation gedacht, dass die Patientin sehr lange Raucherin ist. Ah, okay. Raucherin ist. Aber das ist eine Verdachtdiagnose. Natürlich kann es sein Pneumonie oder auch muss ich Corona ausschließen, Schnelltest. Ja, natürlich. Rauchabschnitt, Rauch- und Nasenabschnitt. Abstrich. Und PCR-Test. PCR-Test, ja, klar. Das ist heute sicherlich angebracht, ja. Gut, wenn sich jetzt bestätigen würde, dass der Patient eine Pneumonie hat, was machen Sie dann mit ihm? Ja, ich habe Sputumkultur gemacht oder durchgeführt. Ich muss antibiotische Therapie verabreichen. Ich verabreiche antibiotische Therapie, aber nach dem Ergebnis der Erreger, ich die antibiotische Therapie umstellen. Ja, worauf müssen Sie noch achten bei der Antibiose? Der Patienten habe Allergie gegen Amoxicillin. Sehr gut. Deswegen verabreiche ich Levofloxacin oder Ciprofloxacin oder Ceftriaxon. Ja. Je nachdem, was für ein Keim wir finden, ne? Mhm. Okay, gut. Was geben Sie ihm denn noch an Medikamenten? Ja, ich werde ein ACC. Ja? Ja, ACC, Sputumlöser. Ja, genau. Durchführen und Flüssigkeit zuführ. Ja, auf alle Fälle, ne? Ja, also was kriegt er? Bitte? Was kriegt der Patient als erstes wahrscheinlich? Sauerstoff per Nasensonde. Ich meine jetzt. Fiebersenker und. Nein. Ich meine, damit sie Flüssigkeit hinreichend geben können. Mhm. Und Medikamente gut verabreichen können. Herr IV. Ja, Sie legen den Zugang, ne? Ah, ich muss zuerst Zugang legen. Ja, genau. Zwei Zugänge legen. Am besten. Ja, genau. Und dann kriegt er da seine Medikamente und dann überprüfen Sie natürlich die Sauerstoffsättigung und gucken, ob der Sauerstoff braucht. Ja, okay. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, dann sind wir eigentlich soweit fertig. Hier ist jetzt noch gefragt worden, welche apparativen Untersuchungen man macht. Da haben Sie ja schon gesagt, Röntgen-Thorax, ne? Und gegebenenfalls Computertomographie, genau. Und dann wurde hier noch nachgefragt, was ist Podagra? Podagra ist Gichtanfälle. Ja, und Brust, wo genau? Brust im Grundgelenk, sehr gut, ja, genau. Ne? Ja, genau. Das haben die Prüfer hier tatsächlich noch nachgefragt. Ja, ist doch super gelaufen. Ja, ich denke mal, das war okay. Hat irgendjemand von Ihnen noch Ergänzungen oder Nachfragen? Dr. Gündüz. Ja, vielen Dank. Alper ist sehr gut. Ja, ich denke mal, für morgen muss er sich keinen Kopf machen. Ja. Ne? Ja. Jetzt, aber wir halten natürlich trotzdem Daumen, ne? Ja, danke. Ja.